نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das letzte Mal haben wir Unterricht gemacht über Sira am 17.04. Am 17.04. Danach war ich die ganze Zeit nicht da. Das haben wir nicht gemacht. Und heute machen wir weiter wie in Italien. Und wir waren im Jahre 6 nach der Auswanderung. Und heute machen wir weiter wie in Italien. آخر درس كان قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة في السيرة، وسنتابع إن شاء الله بارك الله فيكم في السنة السادسة للهجرة، ووصلنا إلى أحداث وتشريعات في هذا العام. بارك الله فيكم. في العام السادس للهجرة كان تشريع صلاة الخوف، تشريع صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالصحابة لما وصلوا إلى منطقة قبل الحديبية. بارك الله فيكم. ثم في هذه في هذا العام أيضا حرم على المسلمات البقاء مع أزواجهن المشركين، وحرم على المؤمنين البقاء مع زوجاتهم المشركات، قيل للإسلام وقيل لاختلاف الدار، قيل للإسلام وقيل لاختلاف الدار. فإذا، وهذا طبعا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن صلح الحديبية. بارك الله فيكم. Es gab in diesem Jahr, das wird im Jahr 6 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viele Ereignisse. Wir haben schon ein paar davon erklärt, und das Wichtigste davon natürlich war der Vertrag, Hudaybiyah-Vertrag. Aber es gab natürlich andere auch Urteile in der Religion. Erstens, es gab in diesem Jahr Salat al-Khawf. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salat al-Khawf offenbart. Salat al-Khawf, das ist Angstzustandgebet. Und das ist, wenn zum Beispiel jemand die Muslime angreift und die Muslime, die müssen beten, dann es gibt verschiedene Arten, wie man betet. Und das war natürlich eine Erleichterung für die Muslime. Ich meine, wenn sie angegriffen werden oder umgekesselt werden, dann können sie nicht Mittaggebet 4 Rak'a beten und Asr-Gebet 4 Rak'a beten und Land beten, wie sie wollen, sondern es muss gehandelt werden. Zweitens, Barakallahu fikum, in diesem Jahr gab es Verbot, dass die muslimischen Frauen mit ihren Männern bleiben, die nicht Muslim sind. Und auch, dass die Männer, die Muslim sind, nicht mehr mit ihren Frauen bleiben, die nicht Muslime sind. In diesem Jahr war das, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie sind ihnen nicht erlaubt, und ihnen, das wird frauenmäßig und männermäßig. Deshalb, aber die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten getroffen diesbezüglich. War das wegen Islam oder wegen Land? Also wegen Ad-Darf. Eigentlich, das ist wegen der beiden. Das wird wegen Land und wegen auch Islam an der ersten Stelle. Das ist, es gab in diesem Jahr sehr viele, barakallahu fikum, es gab sehr viele Ereignisse, und einer der wichtigsten natürlich ist Tahrim al-Khamr. In diesem Jahr wurde al-Khamr verboten. Barakallahu fikum, min ahem al-umur lati kanat fi hadhihi as-sana, Tahrim al-Khamr. Tahrim al-Khamr. Taban ikhtalaf ahl al-ilm fi Tahrim al-Khamr. قيل أنه في سنة 6، وقيل أنه في سنة 4، وقيل أنه في سنة 8. طبعا قد يكون في سنة 4 أو قد يكون التدرج، والله تعالى أعلى وأعلم. على كل، الخمر حرمت، وتحريم الخمر كان بالتدرج، كان بالتدرج، لأن الخمر كانت يعني عند العرب مثل الماء، والخمر دائما خمر خمر خمر خمر خمر. فلذلك قال أبو محجن الثقفي في جاهليته قبل أن يسلم، قال: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. يعني لو متت تحط جنبي كرمة يعني عنب حتى يكون خمر وأشرب منه، ولا تدفني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أنا ما عندي خمر حتى أشربها. لذلك كان الأمر بالتدرج. أول شيء أنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه ما فيها تحريم، ما فيها تحريم. بعد ذلك بارك الله فيكم دعا عبد الرحمن بن عوف بعض المسلمين وصنع لهم طعاما فأكلوا وشربوا، ثم قام أحدهم يصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، ما قال لا أعبد، قال أعبد ما تعبدون. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا ما لنا ولشيء يمنعنا عن صلاتنا، فكانوا يتركونها عند الصلوات وفي الأوقات القريبة منها، وإذا ما صلوا العشاء شربوا وناموا، فإذا ناموا زال أثر السكر وهكذا. ففي يوم من الأيام أكلوا وشربوا حتى سكروا فتهاجوا بالأشعار، يعني صار كل واحد يقول شعر في الآخر. فقام أحدهم وشج رأس الآخر ضرب، فقال الفاروق رضوان الله عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، دع الله سبحانه. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال عمر انتهينا وبذلك حرمت الخمر تحريما قاطعا. روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنة. فلما حرمت الخمر بارك الله فيكم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت. فقام الناس إلى ما عندهم من الخمر فأهرقوه حتى سالت به طرق المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين كانوا قد شربوا الخمر من قبل، يعني من قبل التحريم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأما الخمر بارك الله فيكم فهو كل ما أزال العقل، كل ما أزال العقل أو غير شيء من العقل. والتمر من العنب والخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وكل ما يخامر العقل فهو الخمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان كثيره يكثر يسكر فقليله كذلك حرام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، عن بيع الخمر وأكل ثمنها، لأن الله سبحانه وتعالى حرمها. وعشرة لعنوا بالنسبة للخمر، عشر أشخاص، الساقي الذي يجلبها، الذي يبيعها، الذي يجلس على مائدتها، الذي يشربها، الذي يعصرها، كلهم هؤلاء لعنوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني سيأتي زمان على الناس يشربون الخمر بس بيسموها اسم آخر، يقول لا لا لا هذا مو خمر. إيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في خصف الله سبحانه وتعالى بقوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والخمر والمعازف، نسأل الله السلام. أما حكمة تحريم الخمر، أما حكمة تحريم الخمر فهناك حكم كثيرة في تحريم الخمر. أولا، الخمر مضرة بالصحة، الخمر مذهبة للأموال، الخمر مفسدة لما بين الناس، الخمر سبيل للشيطان، الخمر صارف أو صارفة عن ذكر الله وعن الصلاة، سالبة للعقل، معرضة شاربها للعربدة والتعدي على الدماء والعرب، فهي أم الخبائث، فهي أم الخبائث. طيب، هنا في القرآن فيها منافع، طيب ما هي المنافع؟ المنافع المادية، المنافع المادية، والإنسان يشعر بسرور وينسى كل شيء، ونسأل الله السلامة. فإذن بارك الله فيكم، من أهم الأمور التي كانت في هذه السنة والله أعلم كما ذكرنا، إما في سنة 4 أو 6 أو 8 حرمت الخمر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. Ein Ereignis, der wichtigsten Ereignisse oder ein Urteil in der Religion in diesem Jahr war, dass Berauschen des verboten worden war. Berauschen des, das heißt Khamr. Ich sage nicht Alkohol, die meisten Leute sagen Alkohol. Berauschen des ist mehr als Alkohol. Alkohol ist nur ein Teil davon. Alkohol ist ein Teil davon, aber Berauschendes ist mehr, ist umfangreicher, weil zum Beispiel Drogen, die sind kein Alkoholdrogen, aber die sind berauschend und die sind Khamr. Al-Qat, Qat, das ist so eine Pflanze, grüne Pflanze, man kennt das in speziell in Jemen, Somalia, und dieser Al-Qat ist auch so eine Art Khamr. Alles, barakallahu fikum, was dein Verstand, alles, was dein Verstand ändert, was auf ändert, oder sozusagen außer Kontrolle geraten lässt, ist Khamr. Ist Khamr. Und Al-Khamr wurde entweder im Jahre 4 oder 6 oder 8, 6, 4, 6 oder 8 verboten. Und Allahu A'lam, das wurde im Jahre 6 verboten, und die Araber, die haben so viel Berauschendes zu sich genommen. Die haben so viel Alkohol getrunken. Und Abu Mihjan al-Thaqafi, der war ein Reiter, der war sehr bekannt, der war der Reiter mit in dem Kampf von Al-Jisr und Al-Qadisiyah. Das ist sehr bekannt. Abu Mihjan, bevor er den Islam angenommen hat, er hat Gedicht sozusagen gesagt. Er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann sollt ihr neben mir ein Baum, Weintraubenbaum, neben mir lassen, damit ich von den Wurzeln Alkohol nehmen kann, weil und begrabt mich nicht in der Wüste. Weil wenn ihr mich in der Wüste begrabt, ohne dass ich diesen Baum neben meinem Grab habe, dann werde ich keinen Alkohol mehr trinken. Das kann ich nicht. Also sie wollten unbedingt Alkohol trinken, und das war sehr schwer, dass man den Leuten sagt, von Anfang an im Islam, ihr dürft keinen Alkohol trinken. Das kam später. Weil diese Religion, das war Barakallahu Fikum, der Islam ist die Vollendung der Religion, und deshalb gab es schrittweise Verbot oder schrittweise auch Erlaubnis. Deshalb gab es in Khamr ein schrittweise Verbot. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat angefangen, indem Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, die 219, erklärt hat, sie fragen dich, nach dem Berauschenden und nach Glücksspielen. Sprich, es gibt Sünde dabei oder Böses dabei, was sehr groß ist. Und es gibt auch Interesse für den Menschen. Aber das Böse, das Boshafte, was drin ist, ist mir. In dieser Ehe gab es nicht jetzt klar, in dieser Ehe, sie befragten dich über Berauschendes und Glücksspiel, sprich, in beiden liegt großes Übel und Nutzen für die Menschen. Doch ihr Übel ist größer als ihr Nutzen. Ja. Aber es gibt hier nicht, dass es verboten ist. Es gibt nicht, dass es verboten ist. Dann hat eines Tages Abdurrahman Auf einige Gefährten von unserem Propheten eingeladen, von Muslimen. Und sie haben gesessen, sie haben was getrunken und dann wollten sie beten. Dann hat jemand gebetet und er hat gelesen, O ihr, die den Kufr verinnerlicht habt, ich bete an, was ihr anbetet. Das steht in der Ehe, ich bete nicht an, was ihr anbetet. Aber der hat so, ich bete an, was ihr anbetet, das wird, ich bete Götzen an. Der hat total die Bedeutung falsch gemacht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, die Ayah 43 von Surah Nisa, von Surah 4. Und zwar, O ihr, die ihr glaubt, kommt Gebet nicht nach, während ihr betrunken seid. Damit ihr wisst, was ihr sagt. Das kam sozusagen als man darf nicht betrunken sein oder man darf kein Alkohol trinken, wenn man beten will. Was haben dann die Leute gemacht? Sie haben gesagt, okay, in der Zeit, wenn wir beten, dann trinken wir kein Alkohol, aber später trinken wir. Dann haben sie Berauschendes später genommen, in der Nacht. Und eines Tages waren sie in einer Sitzung zusammen, sie haben viel Alkohol getrunken, nach dem Schargebet. Dann hat einer dem anderen beschimpft. Und sie haben sich geschlagen und einer hat seinen Bruder verletzt. Dann hat Umar Radhiyallahu Anhu Bittgebet gemacht. O Allah, gib uns eine klare Erklärung über Berauschendes oder über Alkohol. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'ida die Ayah 90 und Ayah 91 herabgesandt. Und zwar, Ja, ihr الذين امنوا ويا ديار لو انما الخمر ظالم das berauschende المسر glücksspiel الانصاب das hat diese götzen الازلام das sind بارك الله فيكم drei stäbchen heißen sie dass dies alles sozusagen das ist das werk von Shaitan und man muss das meiden. Und so war Al-Khamr. Allah subhanahu wa ta'ala am Ende, da er sagt, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ werdet ihr euch denn abhalten lassen? Dann hat Umar radhiyallahu anhu gesagt, wir werden uns abhalten, wir werden uns abhalten. Und dann haben sie keinen Alkohol mehr getrunken. Als die Sahaba das gehört haben und die Leute in Medina gehört haben, dass Al-Khamr verboten war, haben sie alles, was sie gehabt haben, vergossen auf den Straßen in Medina. Und so, barakallahu fikum, war Al-Khamr dann berauschendes endgültig verboten. Aber die Leute kamen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, ja, was ist mit den Leuten, die schon Alkohol getrunken haben, die sind gestorben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah 93 von Surat Al-Ma'ida herabgesandt. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا sie haben keine Sünde gemacht, weil das von früher war. Barakallahu fikum, wie ich schon gesagt habe, Al-Khamr ist alles, was dein Verstand ändert. Alles, was dein Verstand ändert. Und Al-Khamr in allen Arten von Khamr ist verboten. Und was viel zur Betrunkenheit führt, ist wenig auch haram. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Berauschen oder jede alles, was Verstand ändert, ist Berauschendes. Und jede Art von berauschenden Mitteln ist haram, ist verboten. So, barakallahu fikum, musste man auch etwas verstehen. der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 10 Leute verdammt, die mit Alkohol zu tun haben. Derjenige, der das presst, derjenige, der das trägt, derjenige, der das verkauft, derjenige, der das trinkt, derjenige, der an einem Tisch sitzt, an dem Alkohol getrunken wird. Alle sind sozusagen verdammt laut Hadith von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man darf auch kein Alkohol verkaufen, weil Allah das verboten hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verboten hat, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch verboten, das zu verkaufen. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Es gibt natürlich viele Weisheiten, aber der Prophet hat das auch gesagt, sallallahu wa sallam, dass manche Leute später kommen werden und sie werden Alkohol trinken, berauschen, bis sie sich nehmen und sie werden das anders nennen. Und heutzutage sagst du manchen Leuten, das ist verboten, das ist Khamar, der sagt dir, ach, das heißt was anderes. Und der Prophet auch erzählt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Erde sinken lässt mit Leuten, die Alkohol trinken und die denken, das wäre in Ordnung, dass sie das trinken. Und heute ist es Mode bei manchen Muslimen, dass er Wein trinkt. Und Bier trinkt und Sekt und ich weiß nicht, was möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, die Weisheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala Alkohol verboten hat, es gibt Weisheiten. Erstmal, Berauschendes ist schädlich für die Gesundheit, schädlich für Finanzen, das lässt Probleme zwischen den Menschen entstehen, weil wenn man betrunken ist, dann wird man viel reden, wird man die Leute beschimpfen, man wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr erwähnen, man wird nicht beten, man wird Schlechtes tun, deshalb man nennt Al-Khamr, Berauschendes, die Mutter von allen abscheulichen Handlungen. Das Alkohol oder Berauschendes ist die Mutter von allen abscheulichen Handlungen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dass Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat. Es gibt natürlich manche, die Nutzen davon haben, wenn sie Alkohol trinken oder wenn sie Alkohol verkaufen oder wenn sie an einem Tisch sitzen, wo es Alkohol dort gibt. Aber barakallahu fikum, mit Sicherheit ist Alkohol für... Man könnte nur sehen, diese Alkoholiker oder diese Leute, die betrunken sind, was sie machen und was sie tun, dann weiß man genau, wie schlimm Al-Khamr ist. Ich habe über dieses Thema viel gesprochen, weil das wichtig ist, barakallahu fikum, und das ist ein Ereignis in der Sira. Man konnte sagen, nur ja, okay, Alkoholverbot und wichtig, ja, und Punkt. Aber dieses Thema ist wichtig. Man darf auch nicht mit Alkohol arbeiten oder verkaufen oder kaufen oder tragen, barakallahu fikum, auch wenn man in Deutschland ist. Aber leider, man findet heute in Deutschland, dass viele, du gehst in einen Laden, du willst was kaufen, dann guckst du auch Bier, Wein, Alkohol, sagst du, Machi, du bist Muslim, sag, naja, wir sind in Deutschland. Okay, und wenn du in Deutschland bist, heißt das, das ist erlaubt geworden. Dann sag, ja, es gibt Fatwa. Jemand hat mir Fatwa gegeben. Ja, dann soll diese Person dich am letzten Tag retten. Ein Mann, der es nicht gekannt hat, nicht verstanden. Er sagte, ich habe muslimische Freunde, die trinken Uso. Diese Uso. Allah sieht das nicht, weil er sieht die Wasser auf. Möge Allah so sagen. Na'am, fi hadhi al-sana kadhalik, barakallahu fikum, ba'da audat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam min sulh al-Hudaybiyah, wa qad amina sharra Quraysh, كانت الفرصة سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقالت على وما أرسلناك إلى كافة للناس. فذلك بعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم جانب العرب وجانب قريش كان لابد أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة غير العرب إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جمع أصحابه يوما وقال يا أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة وكافة فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم. فقال أصحابه كيف اختلف الحواريون؟ قال دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه، فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضي وسلم، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل. ثم ذكر أنه مرسل إلى هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، فأجابه أصحابه إلى ما أراد. ثم صنع له خاتم من فضة نقش عليه محمد رسول الله ليختم به هذه الكتب. على فكرة هذا الكتاب موجود الأصلي موجود في أنا شفته موكبيش. كيف انت تركي؟ gibt aber es gibt jetzt in Saudi-Arabien auch. Ich habe das auch gesehen, wie man das gemacht hat und so entschlüsselt hat. الرقع على الأصل. بس اللي بعتها للمقوقس قالت موجود عنده. إيه واحدة منهم بقت إيه. واحدة فقط. على كل بارك الله فيكم. أنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إذن إلى هرقل وكتب إلى يعني إلى المقوقس وإلى كسرى وإلى النجاشي وكتب إلى المنذر ابن ساوى وكتب إلى أمير بصرى وإلى أمير دمشق وملك اليمامة وكتب إلى ملوك وأمراء آخرين. أرسل إلى جبلة ابن الأيهم وإلى الحارث ابن عبد كلال الحميري وإلى ملك عمان، يعني أرسل إلى الكثير آنذاك النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. بارك الله فيكم. In diesem Jahr, wir haben gesagt, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat einen Vertrag mit den Leuten von Mekka gehabt und der Vertrag war 10 Jahre Frieden und der Prophet kämpft nicht gegen sie und sie kämpfen nicht gegen den Propheten. Auch die arabischen Stämme, die einen Vertrag mit dem Propheten Muhammad sallam eintreten wollen, dann können sie. Und die Vertrag mit Mekkaner haben wollen, dann können sie. Und diese auch, die kämpfen nicht gegeneinander. Und die kämpfen nicht gegen den Propheten. Das bedeutet, in der arabischen Halbinsel war die Sache beruhigt. Und die Muslime haben dann angefangen, Dawa zwischen den Arabern zu machen. Sie haben sie zum Islam aufgerufen. Das war natürlich jetzt in Arabien. Aber was ist jetzt mit den anderen? Weil Barakallahu fikum, wir wissen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. eine Barmherzigkeit für alle Welten geschickt worden ist. Und der Prophet Muhammad s.a.w. ist nicht ein Prophet für sein Volk, sondern der Prophet Muhammad s.a.w. ist ein Gesandter und Prophet für alle Menschen und für Jinn auch. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, du bist gesandt worden für alle. Deshalb muss er jetzt das vornehmen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat seine Gefährten bestellt und er hat sie versammelt und er sagte ihnen, ich werde, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich entsandt als Barmherzigkeit und ich bin der Prophet für alle Menschen. Ihr sollt mich nicht widersprechen, wie die Gefährten von Jesus, die Jünger von Jesus, das gemacht haben. Man hat ihm gesagt, wie haben sie das gemacht? Er sagte, Jesus a.s. hat sie aufgerufen. Und derjenige von ihnen, der in der Nähe war, das heißt, wenn er ihn zu einer nicht weiten Ecke geschickt hat, er hat das angenommen. Aber wenn er jemanden von ihnen in einer weiten Strecke geschickt hat, dann wollte er das nicht. Oder das war für ihn sehr schwer sein. Die haben ihm gesagt, O Prophet, mach und wir sind mit dir. Dann hat der Prophet s.a.w. ihnen gesagt, ich werde zu Heraklius schicken, der Kaiser von Rom und Kisra, das Oberhaupt von Persien, Al-Muqawqis von Ägypten und Al-Najashi Negus von Abyssinien. Der wird ihnen Briefe schicken. Der wird ihnen Briefe schicken und senden, damit er sie zum Islam aufruft. Dann hat der Prophet Muhammad befohlen, dass man für ihn einen Ring aus Silber macht als Stempel und da stand Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah. Muhammad der Gesandte Allahs. Damit er stempelt. Und so barakallahu fikum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Briefe verschickt. Übrigens, das war nicht nur an diese Großen. Der Prophet hat an viele andere. Und subhanallah, heute haben wir einen Brief von diesen Briefen im Original. Subhanallah, das sieht so schön aus, ja? Man hat das jetzt in Kopien und so weiter. Man sieht das Bild, wie das ist. Da steht Muhammad Rasulullah und so. Subhanallah. أول هذه الكتب كان إلى القيصر إلى هرقل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع دحية ابن خليفة الكلبي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى حاكم بصرى ليصيره إلى هرقل ونص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هكذا بارك الله فيكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأريسيين هم الرعية التي تتبع ملكها وقيل الأريسيين هم القوم الذين يعني كانوا معروفين بأنهم عندهم دين وقيل أنهم الفلاحون وغيرهم يعني الناس العاديين فإذا ما أسلمت أنت تأخذ الاسم ماذا فعل هرقل لما وصله الكتاب قال هرقل ائتوني برجل من قومه أسأله عنه فبحثوا فصادفوا أبا سفيان في ركب من قومه ذاهبين بتجارتهم إلى الشام بعد صلح الحديبية فجاءوا بهم إليه إلى هرقل فسألهم بواسطة ترجمانه أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي من أقرب الناس إليه فقال أبو سفيان أنا فقال له ابن مني تعال فأجلس أمامه ثم أجلس بقية قومه خلفه حتى لا يخجلوا من رد كذبه عليه إذا كذب ثم قال لهم إذا كذب فردوا عليه فسأله هرقل بارك الله فيكم 10 أسئلة 10 قال له انتبهوا سأله أولا عن نسبه هل ادعى أحد الناس قبله هذا الأمر سأله عن صدقه عن آبائه إن كان فيهم ملك من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاء الناس أيزيدون أم ينقصون هل يرتد أحد من أتباعه سخطة لدينه هل يغدر إذا عاهد كيف كانت الحرب بينكم وبينه وبما يأمركم وأبو سفيان يجيب إجابات كلها حق ثم قال هرقل إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها سألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت لا فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب فزعمت لا فلذلك ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله سألتك هل كان من آبائه ملك؟ فقلت لا. فلو كان من آباء الملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. سألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حين يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. سألتك هل يغدر؟ فذكرت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم، وأن الحرب بيننا وبينه سجال، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك بما يأمر؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفة نبي، كنت أعلم أنه نبي، ولكن لم أعلم أنه منكم. وإيكم ما قلت حقا، فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. من يقول هذا الكلام؟ هرقل يا أخوة، عظيم الروم، يقول هذا الكلام. ولو أني، اسمعوا هذا الكلام الآن، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. لو كنت أنا هرقل يقول، لو كنت عنده لغسلت قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله فقرأ على الحاضرين، فعلت أصوات من حوله من عظماء الروم، وكثر لغطهم، وأمر بأبي سفيان وأصحابه فأخرجوا. فقال أبو سفيان لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر الروم يخافه. فقال أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. في أن وقتها هو ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سار قيصر هرقل، لما سار إلى حمص، فأتى بهم، أتى بعظماء الروم وأغلقت الأبواب عليهم، ثم قال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فقاموا عليه مثل حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة. فلما رأى ذلك قال إنما قلت مقالتي آنفا أختبركم بشدتكم على دينكم. سبحان الله، بعد أن علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هرقل ما دخل الإسلام. طبعا هناك من قال أنه هرقل دخل الإسلام، ولكن لا يوجد دليل على ذلك، بارك الله فيكم. وطبعا هرقل كرم لحية الكلبي رضوان الله عليه، بارك الله فيكم. دي أست بريف بس هو أنت فيشتك إست وارفن أنزم قفيت صلى الله عليه وسلم أن هرقل يس ده كايزر فون روم. ده قفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاتين عن بريف كيشك، und er hat Dihya ibn Khalifa al-Kalbi als Botschafter geschickt. Der ist zu dem Provinzleiter von Busra. Busra ist eine Stadt südlich von Damaskus. Und der Provinzleiter, der hat ihm das gegeben, und der Provinzleiter hat das nach Damaskus gebracht, zu Heraklius. Und das stand drin, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Allbarmherzigen. Oder des Albama, im Namen Allahs, des Albama, des Barmherzigen. Von Mohammed, der Diener Allahs und sein Gesandter, zu Heraklius, Oberhaupt oder der Oberhaupt von Römern. Friede sei mit demjenigen, der die Rechtleitung folgt, als dem. Ich rufe dich mit dem Ruf des Islam auf. Sei Muslim, dann bist du in Sicherheit. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir deinen Lohn zweimal. Aber wenn du dich abwendest, dann trägst du die Sünde von Erisiyin. Dann قل يا أهل الكتاب دي آية 64 von سورة آل عمران. Sprich, o Leute der Schrift, kommt zu einem Wort zwischen uns und euch, dass wir keinen außer Allah anbeten und dass wir keinen Schirk begehen und dass wir uns nicht als Götter nehmen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn sie sich abwenden, dann spricht, bezeugt, dass wir Gottergebene waren. Punkt. Das war dieser Brief von unserem Propheten an Heraklius. Als Heraklius den Brief bekam, er hat erstmal den Botschafter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gut behandelt. Und er hat befunden, dass man ihn gut behandelt, weil er Botschafter ist. Als Heraklius den Brief bekommen hat, er sagte, sucht mir jemanden, der sozusagen verwandt ist mit diesem Propheten oder mit demjenigen, der behauptet, er wäre Prophet. Ich möchte ihn befragen. Dann hat man gesucht und subhanallah, Abu Sufyan und eine Delegation von Mekka, Händler von Mekka, die waren in Damaskus. Wer holt sie? Dann haben sie geholt, Heraklius sagte, wer ist der sozusagen der Nächste von Verwandtschaft von diesem Mann, der behauptet, der wäre ein Prophet? Abu Sufyan sagte ich. Dann hat Heraklius gesagt, Abu Sufyan sollte nach vorne und die anderen hinter ihm. Und er hat seinen Dolmetscher gesagt, sag ihnen, wenn Abu Sufyan, ich werde Abu Sufyan jetzt Fragen stellen, und wenn Abu Sufyan lügt, dann müssen sie sagen, er lügt. Dann hat er ihm zehn Fragen gestellt. Und die 10 Fragen, die stehen in Sahih al-Bukhari. Ich brauche nicht alles jetzt nachzuholen, aber Barakallahu fikum, das steht in Sahih al-Bukhari bezüglich der Tafsir von Ayah 64 von Surah Ali Imran, von Surah 3. Auf jeden Fall, er hat ihm Fragen gestellt erstmal. Der sagte ihm, schaut mal, ja, der sagte ihm, wie ist die Abstammung von diesem Mann? Abu Sufyan sagte ihm, er ist von der besten Familie. Heraklius sagte ihm, auch die Propheten, die sollten immer von den besten Familien sein. Heraklius sagte ihm, hat jemand behauptet in seiner Familie, dass er oder bei euch, dass er Prophet wäre? Abu Sufyan sagte nein. Heraklius sagte, ja, wenn jemand das behauptet hätte, dann hätte man gesagt, ja, dieser Mann hat das übernommen. Aber das ist nicht so. Dann drittens, der sagte, habt ihr ihm vorgeworfen, dass er lügt? Abu Sufyan sagte nein. Abu Sufyan sagte nein. Er hat gesagt, ja, Heraklius hatte gesagt, eine Person, der nicht bei den Leuten lügt, wird er bei seinem Herrn lügen? Der wird das nicht machen. Dann sagte ihm, gab es in seiner Familie oder Vorfahren jemanden, der König war? Abu Sufyan sagte nein. Er sagte ihm, wenn einer von seinen Vorfahren König war, dann hätte man gesagt, okay, dieser Mann will auch König werden und er will das, was seine Vorfahren gehabt haben, wieder haben. Aber das ist nie der Fall. Dann hat Abu Sufyan ihn gefragt, wer folgt ihm? Die Reichen und sozusagen die Großen oder die sozial Schwachen und die Armen? Er hat ihm gesagt, die sozial Schwachen und die Armen. Aber Heraklius hat gesagt, ja, das sind die Leute, die dem Propheten folgen. Dann sagte Heraklius, werden diese Leute mehr oder weniger? Abu Sufyan sagte mehr. Der hat gesagt, ja. Und das ist, wenn der Iman, wenn der Glaube in Herzen vollständig wird. Dann sagte ihm, hat jemand die Religion verlassen, weil man nicht zufrieden und einverstanden war mit dieser Religion? Abu Sufyan sagte, nein. Der sagt, ja, und das ist der Fall, wenn der Glaube im Herzen verankert ist. Dann sagte Heraklius, ist er hinterlistig? Der sagte, Abu Sufyan, nein. Der sagt, auch die Propheten, die sind nicht hinterlistig. Der sagte ihm, habt ihr gegen ihn gekämpft? Abu Sufyan sagte, ja, einmal haben wir gewonnen, einmal haben wir verloren. Dann sagte Heraklius, ja, so sind auch die Propheten, sie werden geprüft, aber am Ende werden sie den Sieg bekommen. Dann sagte ihm, was sagt er euch? Was befiehlt er? Abu Sufyan sagte, dass wir Allah allein einzig anbeten, dass wir keinen Schirk begehen, dass wir das Gebet verrichten, dass wir wahrhaftig werden, dass wir gerecht bleiben, dass wir das Versprechen halten und unsere Verträge halten. Der hat gesagt, auch das sind, was die Propheten sagen. Dann sagte Heraklius, nach diesen 10 Fragen, der sagte ihm, nach dieser Erklärung, der sagte ihm, das ist die Eigenschaft eines Gesandten, eines Propheten. Und wenn das, was du sagst, wahr ist, dann wird diese Person diesen Platz, das wird der Platz meiner Füße nehmen. Und wenn ich ihn treffen kann, dann werde ich zu ihm gehen. Und ich werde mich bemühen. Und ich werde seine Füße waschen. So sagte das Oberhaupt von Rom damals. Dann hat er den Brief vom Propheten gelesen und die Leute haben viel damals, sozusagen die Minister von Heraklius, die haben laut gesprochen und diskutiert und so weiter. Dann hat man Abu Sufyan und die Delegation nach draußen gebracht. Abu Sufyan sagte, oh, die Sache von Ibn Abi Kabscha ist groß geworden. Man hat dem Propheten so einen Spitznamen gegeben, Ibn Abi Kabscha. Und Abu Kabscha ist der Vater von Milch. Und er sagte, Abu Sufyan, der König von Römern fürchtet Mohammed. Und Abu Sufyan sagte selber, ich wusste dann, dass der Prophet, dass die Sache vom Propheten klar war, zu sagen, dass das, der wird den Sieg bekommen. Dann ist Heraklius nach Homs. Und er hat dort in einem Schloss seine Minister und die Priester und alle zusammen gesammelt. Und er hat ihnen gesagt, kommt, wir folgen diesem Propheten, dann werden wir gewinnen. Sie haben gesagt, nein, und sowas, sie wollten zum Volk gehen, damit sie aufputschen. Er hat gesagt, nein, nein, stopp, ich wollte euch nur prüfen. Ich wollte nur prüfen. Das war Barakallahu fikum, dieser Brief, Subhanallah, von Heraklius. Und Heraklius hat gewusst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Wahrheit sagt und dass er der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala ist, aber der wollte nicht den Islam annehmen, trotz er die Wahrheit gekannt hat. Das nächste Mal machen wir weiter, Barakallahu fikum, inshallah, mit dem Brief zu Kisra. Und das war natürlich hart mit Kisra, was er gemacht hat. كسرى والعياذ بالله. Und dann der Brief zu Al-Muqawqas, Al-Najashi. Und dann fangen wir inshallah mit dem 7. Jahr nach der Auswanderung. Bi-Ibnihi Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ja, wir können die Khutba laufen von heute, laufen lassen. Ich mache das jetzt.